Götz, die die einzige Entscheidung als von Klima- oder Tischtums bedingt. Und was praktisch überall auf der Landkarte vertreten in Amerika, finden zum Beispiel Hempstead, Long Island, Hempstead County, Kansas, Hempstead, Texas, Hempfield, North Carolina, Hempfield, Pennsylvania, Deutschland finden auch halb Platz, das sind die Plätze auf der Reihe und halb motiviert und umgebaut. Thank you. Just devotion, yeah.